Erster König David war nun sehr alt. Er konnte nicht mehr warm werden. Decken halfen ihm nicht. Zweiter seine Diener suchten ein junges Mädchen. Sie sollte den König pflegen. Sie sollte ihn wärmen. Dritter sie suchten in ganz Israel. Sie fanden Abisag von Sonem. Sie war sehr schön. Vierter Abisag war sehr schön. Sie pflegte den König. Aber der König schlief nicht mit ihr. Fünfter Adonia wollte König sein. Er kaufte Wagen und Pferde. 50 Männer liefen vor ihm her. Sechstes sein Vater David schimpfte nie mit ihm. Adonia sah sehr gut aus. Er war Absaloms Bruder. Siebter Adonia sprach mit Job und Abjatar. Diese Männer halfen ihm. Sie wollten ihn als König. Achter Zadok und Nathan halfen Adonia nicht. Auch Benaja und Davids Helden halfen ihm nicht. Neunter Adonia schlachtete viele Tiere für ein Fest. Er lud seine Brüder ein. Er lud die Diener ein. Zehnter aber er lud Nathan nicht ein. Er lud auch Salomo nicht ein. Benaja war auch nicht da. Elfter Nathan sprach mit Bathsheba. Er sagte, Adonia ist jetzt König. David weiß nichts davon. Zwölfter Nathan gab Bathsheba einen Rat. Sie sollte ihr Leben retten. Auch Salomo war in Gefahr. Dreizehnter geht zu König David. Frag ihn nach seinem Versprechen. Salomo sollte doch König werden. Vierzehnter ich komme dann auch zum König. Ich sage, deine Worte sind wahr. Fünfzehnter Bathsheba ging zum König in das Zimmer. David war sehr alt. Abisag half ihm. 16. Bathsheba verneigte sich tief vor dem König. David fragte, was möchtest du? 17. sie sagte, du hast versprochen. Salomo soll nach dir König sein. Er soll auf dem Thron sitzen. 18. aber jetzt ist Adonia König geworden. Und du weißt es nicht einmal. 19. er feiert ein großes Fest mit Fleisch. Er lud alle Prinzen ein. Aber Salomo lud er nicht. 20. ganz Israel schaut auf dich. Wer wird nach dir König sein? Sag es uns bitte. 21. wenn du stirbst, haben wir Angst. Salomo und ich gelten dann als böse. 22. während sie noch sprach, kam Nathan. Er wollte auch mit dem König reden. 23. Mann sagte dem König, Nathan ist hier. Nathan verneigte sich tief vor David. 24. Nathan fragte, hast du gesagt, Adonia wird König? Soll er auf deinem Thron sitzen? 25. er feiert heute ein großes Fest. Alle rufen, es lebe der König Adonia. Sie essen und trinken. 26. mich hat er nicht eingeladen. Auch Zadok und Salomo hat er nicht eingeladen. 27. hast du das so befohlen? Warum hast du uns nichts gesagt? 28. David sagte, ruft Bathsheba zu mir. Sie kam und stand vor dem König. 29. der König schwor, Gott hat mich immer gerettet. So wahr Gott lebt. 30. ich halte mein Versprechen heute. Salomo wird nach mir König sein. Er sitzt auf meinem Thron. 31. Bathsheba verneigte sich sehr tief. Sie sagte, mein Herr David soll ewig leben. 32. David rief Zadok, Nathan und Benaja. Sie kamen sofort zum König. 33. David sagte, nehmt meine Diener mit. Salomo soll auf meinem Tier reiten. Führt ihn zum Gihon. 34. Zadok und Nathan machen ihn dort zum König. Blast die Trompeten. Ruft, es lebe König Salomo. 35. kommt dann mit ihm zurück. Er soll auf meinem Thron sitzen. Er ist der neue Chef. 36. Benaja sagte, das ist gut. Gott soll das auch so wollen. 37. Gott war mit David. Gott soll auch mit Salomo sein. Salomo soll ein großer König sein. 38. Zadok, Nathan und Benaja gingen los. Salomo ritt auf dem Tier vom König David. 39. Zadok nahm das Öl. Er machte Salomo zum König. Alle Leute riefen, es lebe König Salomo. 40. Alle Leute folgten ihm. Sie spielten Flöte und waren froh. Die Erde wackelte vor Lärm. 41. Adonia und seine Gäste hörten das. Sie waren gerade fertig mit Essen. Job fragte nach dem Lärm. 42. Jonathan kam zu ihnen. Adonia sagte, komm her. Du bringst sicher gute Nachrichten. 43. Jonathan sagte, nein. David hat Salomo zum König gemacht. 44. Zadok und Nathan waren dabei. Salomo ritt auf dem Tier vom König. 45. Sie haben ihn zum König gemacht. Alle Leute in der Stadt schreien vor Freude. 46. Salomo sitzt jetzt auf dem Thron. Er ist der neue König. 47. Die Diener gratulieren David. Sie sagen, Salomo soll noch größer werden als du. David betete im Bett. 48. David dankte Gott. Er freute sich sehr. Er sah seinen Sohn auf dem Thron. 49. Die Gäste von Adonia bekamen Angst. Alle standen auf und gingen schnell weg. 50. Adonia hatte große Angst vor Salomo. Er lief zum Altar. Er hielt sich dort fest. 51. Mann sagte Salomo, Adonia hat Angst. Er will ein Versprechen. Du sollst ihn nicht töten. 52. Salomo sagte, wenn er brav ist, passiert nichts. Wenn er Böses tut, muss er sterben. 53. Salomo ließ ihn holen. Adonia verneigte sich vor Salomo. Salomo sagte, geh nach Hause.